Huris von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Teil 1. In dem Namen meines Gottes, des barmherzigen Erbarmens. Unvermeidlich der Gerichtstag kommen wird zu allen Menschen. Dann wird keine Menschenseele länger leugnen den Gerichtstag. Gott erniedrigt alle Stolzen, Gott erhebt die Armen, Kleinen. Wenn erschüttert wird die Erde und zerschmettert werden Berge, alles wird zu Staubeswolken, wird es geben diese Klassen, die Gefährten zu der Rechten, o glückselig sind die Lämmer, die Gefährten zu der Linken, ach elendig sind die Böcke, und die Heiligen vor allem, die da sind vorausgegangen, in dem Guten, in der Liebe, in dem Glauben, in den Werken, gehen auch voran im Himmel, in dem Paradiese Gottes, während sein dem Herrn die Nächsten leben in dem Garten Eden. Diese ruhen dann auf Kissen unter Gold und Edelsteinen, die einander gegenüber lehnen sich in weichen Kissen. Jünglinge und Knaben werden unverwelkter Jugendblüte ewig jung den Frommen dienen. Mit der Schönheit ihrer Reinheit werden sie umkreisen heiter mit den Becherern für die Zecher, heilig mit geweihten Kelchen und mit Flaschen besten Weines. Dieser Wein von reinen Knaben wird bereiten keinen Kopfschmerz, wird berauschen mit der Wahrheit, doch nicht die Vernunft verdunkeln. Und die himmlisch reinen Knaben kommen mit den süßen Früchten, und die Frommen in dem Himmel wählen sich die schönsten Früchte. Und die himmlisch reinen Knaben mit dem Fleische von Geflügel kommen, wie die Frommen wünschen, mit der leckersten der Speisen. Und die Frauen, oh die Frauen, mit den großen schönen Augen, Perlen gleich in ihren Muscheln, sie sind Minnelohn den Minnern. Frauen, welche Weisheit reden und kein närrisches Geschwätze, Frauen in der Tugendreinheit, ohne Laster, ohne Sünden, diese Frauen rufen, Friede, Friede sei den Himmelsbürgern. Die Gefährten zu der Rechten, o glückselig sind die Lämmer, ruhen unter dornenlosen Lotusblumen, Lotusblüten, ruhen unter grünen Büscheln himmlischer Bananenbäume, ruhen bei den Wasserbächen unter Überfluss von Früchten, nie zu Ende gehen die Feigen, nicht verboten sind die Feigen. Wohnen werden sie mit Huris, hingebettet in die Kissen, Frauen ganz besonderer Schönheit, nimmer alternd, ewig reizend, nie gebärend, nie erschlaffend, nie verwelkend ihre Brüste, immer eng der Schoß der Frauen, nach dem Akt erneut jungfräulich. Diese machte Gott zu Huris, immerwährend sind die Huris, stets intakt das süße Hymen, immer eng der Schoß der Frauen. Diese Himmelsfrauengatten sind wie Jünglinge bei Jungfrauen, 17-jährig in dem Himmel, in der Blüte ihrer Schönheit. Dieser Himmelsfrauengatten in den Gärten, in den Himmeln, werden allezeit geliebt sein, mit bedingungsloser Liebe. 2. In dem Namen meines Gottes, Allbarmherzigkeit Erbarmen. Allbarmherzigkeit Erbarmen lehrte mich die Offenbarung. Gott, der Herr, erschuf den Menschen, lehrte ihn Vernunft und Sprache, lehrte ihn die Unterscheidung und die Schönheit seines Wortes. Es bewegen sich die Sonne und der Mond nach ihrer Regel, welche nach gewissen Regeln lenkt die Liebe unseres Gottes. Auch die Gräser auf der Erde und die Bäume Gott verehren, und der Himmel ist erhoben, und die Waage steht am Himmel. Weil die Waage steht am Himmel, müsst auch ihr mit eurer Waage als Gerechte messen in dem Handel, seid gerecht in allen Werken. Gott hat für die Lebewesen Mutter Erde zubereitet, Mutter Erde mit den Äpfeln und den hohen Dattelpalmen, mit den Samen in den Früchten, mit den Körnern in den Ähren, mit den Kräutern in den Beeten und den Trauben an den Reben. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Gott, der Herr, erschuf den Menschen aus dem Ton der Mutter Erde. Gott, der Herr, erschuf den Menschen aus dem Ton der Mutter Erde, modellierte wie ein Töpfer, eine Frau wie eine Vase. Und den Genius der Frauen hauchte Gott aus seinem Feuer, und die Geister seines Himmels schuf als Winde ehren Flammen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Salzigem und süßem Wasser machte Gott der Herr die Betten. salzigem und süßem Wasser, beide Wasser werden einmal sich in einem Bett vereinen, so verheißt es Gottes Weisheit. Aber zwischen beiden Wassern, jetzt ist eine Scheidemauer, dass sich jetzt die beiden Wasser nicht vermischen voller Liebe. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Aus den beiden Wassern stammen große Perlen, kleine Perlen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Gottes sind des Meeres Schiffe, welche hohen Bergen gleichen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Eitel ist auf Erden alles, nichts als Luftgespinst und Windhauch, nur die Herrlichkeit und Ehre von dem Angesichte Gottes bleibt in alle Ewigkeiten, Gottes Antlitz höchster Schönheit. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Alle Himmel, alle Erden beten täglich zu dem Schöpfer. Alle sieben Himmel beten, Mutter Erde ruft zum Schöpfer. Täglich wirkt die schöpferische Gottesweisheit in der Schöpfung. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? O ihr Genien und Menschen, Rechenschaft verlangt der Richter. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ihre des Himmels Heeres Scharen, o ihr Menschenkinder alle, brecht doch einmal aus den Grenzen, wie der Schöpfer euch bestimmte, Himmelsgrenzen, Erdengrenzen, möge Gott es euch erlauben. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Feuer wird der Richter schicken, seines Strafgerichtes Feuer, vor den Feuern des Gerichtes, ohne Rauch die Feuerflammen, Rauch auch ohne Feuerflammen, kann sich schützen nicht die Menschheit. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ja, zerreißen wird der Himmel, rot wie eine Scharlachrose, und zerschmelzen wird der Himmel, wie Balsamensalben schmelzen, und der Himmel wird zerfallen, wie zerfällt das braune Leder. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Dann wird Gott der Weltenrichter keinen erst befragen müssen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Gott erkennt dann alle Frevler an dem Zeichen auf der Stirne. Gott wird dann die Frevler packen an den Haaren ihres Hauptes. Gott ergreift die Frevler alle und reißt ihnen weg die Füße. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Frevler kommen in die Hölle, in den Feuersee voll Schwefel. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Wer gelebt in Ehrfurcht Gottes, der wird kommen in den Garten. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ausgeschmückt mit Lebensbäumen und mit breiten Wipfelkronen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? In den beiden Himmelsgärten plaudern Plätschern reine Quellen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? In den beiden Himmelsgärten reifen Feige und Banane. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ohren sollen sie auf Betten, auf den Kissen, unter Decken, Betten, die aus Samt und Seide und durchwirkt mit Goldbrokaten. Und die Feigen aus dem Garten haltet ihr mit euren Händen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? In den beiden Himmelsgärten sich befinden schönste Huris, schön die Augen dieser Huris, keusch gesenkt die langen Wimpern, Frauen, die kein Mann erkannte, die kein Genius erkannte. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Schön sind Paradieses Huris, wie Rubin und Süßmeerperle. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Soll der Lohn der Liebeswerke anderes sein als süße Liebe? Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Außer jenen beiden Gärten sind da auch noch andere Gärten. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Diese anderen Himmelsgärten sind beschattet von der Grünkraft. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Quellen sind in jenen Gärten, welche unerschöpflich sprudeln. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? In den beiden Himmelsgärten sind auch Feigen und Granaten. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? In den beiden Himmelsgärten reizend sind die schönsten Frauen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Groß der Frauen schöne Augen, sie erwarten euch im Zelte. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Keusche, unberührte Huris, nie erkannt von Mann und Engel. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ihr liegt dort auf grünen Kissen und auf Teppichen von Blumen. Welche von den Gnaden Gottes wollen denn die Leugner leugnen? Ehre sei der Gottheit Allmacht, Allbarmherzigkeit, Allweisheit. Zweiter Teil. Rette die erwählten Sklaven Gottes. Für sie wird es eine berühmte Weisung im Paradies geben. Früchte und sie sollen gefeiert werden in den Gärten der Wonne des Paradieses, einander zugewandt auf Thronen, rings um sie Becher allerbesten Weines, ihnen reichlich eingeschenkt, Rotwein köstlich den Trinkern. Weder werden sie Kopfschmerz oder Ausschlag bekommen von dem Wein, noch werden sie berauscht sein. Und mit ihnen werden pure Frauen sein. Sie verschleiern ihre Blicke allen, außer dem Verlangen ihres Ehemannes. Große, schöne Augen, zärtlich und rein wie verborgene Eier gut erhalten. Dann werden sie sich einander zuwenden, sich gegenseitig bitten. Ein Redner von ihnen wird sagen, wahrlich, ich hatte so eine Genossin in der Welt. Gott informiert uns über die Gläubigen, die sprachen, werden wir nie mehr sterben, außer unseren ersten körperlichen Tod, und wir werden nicht mehr gezüchtigt werden, wenn wir ins Paradies eingegangen sind. Wahrlich, dies ist der größte Ruhm. Es ist für die, die dafür arbeiten, wie die fleißigsten Arbeiter. Ist das Paradies eine bessere Unterhaltung oder etwa der Baum der Hölle? Wahrlich, wir haben einen Weg gewiesen, den Gottlosen. Wahrlich, es ist ein Baum, der aus dem Boden des Höllenfeuers entspringt. Die Triebe der Frucht sind wie die Köpfe von Dämonen. Wahrlich, sie werden davon essen und füllen ihre Bäuche damit. Dann wird ihnen kochendes Wasser gegeben, so dass sie es trinken müssen. Es wird ein Gemisch von kochendem Wasser und Höllenfrüchten im Bauch sein. Dann, danach, wahrlich, ist ihre Rückkehr in die brennenden Feuerflammen der Hölle. Wahrlich, sie fanden ihre Väter und Vätersväter auf dem falschen Weg, und sie beeilten sich, in deren Fußstapfen zu treten. Dies ist eine Erinnerung, und wahrlich, für die Frommen ist eine gute, endgültige Rückkehr ins Paradies, Edens Paradiese, die ewigen Gärten, deren Pforten für sie offen stehen. Dahin werden sie zurückkehren, darin werden für sie Früchte in Hülle und Fülle und unaussprechlich gute Getränke sein, und bei ihnen werden pure Frauen sein, reine Jungfrauen, die senken ihre Blicke vor jedem und schauen offen nur ihren Ehemann an. Sie sind von der besten Altersgruppe. Das ist es, was solch Frommen für den Tag der Vergeltung verheißen ist. Es wird zu ihnen gesprochen werden, wahrlich, das ist unsere Bestimmung, die nie zu Ende geht, wahrlich. Die Frommen werden an dem Ort der Sicherheit sein, im Paradies, in den Gärten und an den Quellen, gekleidet in hauchfeine Seide und auch in Muschelseide, einander gegenüber sitzend. So wird es sein, und wir werden sie mit den Huris vereinigen, den femininen Schönen mit den großen schönen Augen. Sie werden darin jede Art von Frucht und Frieden und Sicherheit genießen. Sie werden nie mehr schmecken den Tod, außer den ersten körperlichen Tod dieser Welt, und Ehre wird sie vor der Strafe des brennenden Feuers retten, aus reiner Gnade des Herrn. Das wird dein größter Ruhm sein. Wahrlich, die Frommen werden in Gärten des Paradieses leben, und lauter Wonnen werden mit ihnen sein. Sie genießen von allem, was der Herr ihnen gibt, und dass der Herr sie rettete vor der Strafe des brennenden Feuers. Iss und trink mit Lust, denn du pflegtest Gutes zu tun. Sie werden mit Heiterkeit sich auf Thronen in Reihen angeordnet lehnen, und wir werden sie mit den Huris vereinigen, den femininen Schönen mit großen schönen Augen. Und diejenigen, die glauben und deren Nachkommen ihnen im Glauben folgten, wir wollen sie und ihre Nachkommen belohnen für ihre Taten und den Lohn nicht verringern. Jeder Mensch erhält eine Vergeltung für das, was er sich verdient hat. Und wir werden sie mit Früchten und Fleisch speisen, wie sie es begehren. Dort wird ihnen Wein in Becher eingeschenkt, und es gibt keine leeren Diskussionen zwischen ihnen. Und von der Sünde frei wird ihnen erlaubt sein, reichlich zu trinken. Und es werden Knaben zu ihnen kommen, um ihnen zu dienen, die wie reine Perlen sind. Und einige von ihnen werden in der Nähe sein, und andere werden sie fragen. Sprich, vor Zeiten waren wir mit unseren Familien in Angst, aber Gott war uns gnädig und hat uns vor der Pein des Feuers gerettet. Wahrlich, wir haben zu ihm gerufen, zu ihm allein und niemand sonst. Wahrlich, er ist die reine Gnade, die Barmherzigkeit. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihre beide Menschen und Geister leugnen, mit ausladenden Ästen? Welche der Gnaden des Herrn wollt ihre beide Menschen und Geister leugnen? In ihnen werden zwei Quellen fließen, gratis. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihre beide Menschen und Geister leugnen? In ihnen wird jede Art von Früchten sein. Welche Art der Gnaden des Herrn wollt ihre beide Menschen und Geister leugnen? Zurücklehnen werden sie sich auf den Sofas von Seidenbrokat, und die Früchte der Gärten werden rasch zur Hand sein. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? In den Gärten werden jene Mädchen sein, hold blickend auf ihren Ehemann, denen weder Männer noch Engel zuvor ihr Hymen beim Sex geöffnet haben. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? In Schönheit sind die Mädchen wie Rubin und Koralle. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Gibt es eine andere Belohnung für Gutes als Gutes? Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Und neben diesen beiden Gärten gibt es zwei weitere Gärten im Paradies. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Dunkelgrün von Farbe. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? In ihnen sprudeln zwei Quellen reines Wasser. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? In ihnen werden Früchte von Dattelpalmen und Granaten sein. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Darin werden Gärten und schönste Frauen sein, Liebe und Schöne. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Huris, schöne, reizende Frauen, in Zelten für euch aufgespart. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Huris, denen weder Männer noch Engel ihr Hymen beim Sex geöffnet haben. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Sie lehnen sich auf grüne Kissen und breite, weiche Matratzen. Welche der Gnaden des Herrn wollt ihr beide Menschen und Geister leugnen? Gepriesen sei der Name des Herrn, ihm sei die Majestät und der Ruhm. Diese werden die Nächsten Gottes sein, in den Gärten der Wonnen. Eine große Schar von Personen von der ersten Generation wird dort sein, und ein paar von denen der späteren Generationen werden dort sein. Sie werden auf Thronen aus Gold und Edelsteinen sitzen, sich zurücklehnen auf den Thronen von Angesicht zu Angesicht. Sie werden von unsterblichen Knaben bedient werden, mit Bechern und Krügen, und einen Becher Wein aus der überfließenden Fülle, wovon sie weder einen sperzenden Kopf noch Eiterbeulen bekommen werden, und Früchte so viele, dass sie frei wählen können, und das Fleisch von Hühnern, wie sie begehren, und es wird Huris geben, Weibchen mit großen schönen Augen, Ehefrauen für die Frommen, die sind wie aufgesparte Perlen. Das ist eine Belohnung für das, was ihr Gutes zu tun pflegtet. Keine leeren Diskussionen werden sie dort hören, noch sündiges Schwatzen, sondern nur den Gruß, der Friede sei mit euch, der Friede sei mit dir und mit deinem Geiste und die zur rechten Hand Gottes. Wer wird es sein zur rechten Hand Gottes? Sie werden wandeln unter dornenlosen Lotusbäumen, unter Bananenbäumen mit Früchten, die übereinander gehäuft sind, im langen Schatten, da ständig frisches Wasser fließt, und wo Früchte in Hülle und Fülle sind, deren Jahreszeit ist nicht begrenzt, und ihre Versorgung wird nicht unterbrochen werden. und auf Sofas oder Sesseln werden sie erhaben sitzen. Wahrlich, wir haben die Mädchen in einer speziellen Schöpfung geschaffen. Wir machten sie als Jungfrauen, liebevolle, im besten Alter. Die sind für die zur rechten Hand Gottes. Eine große Schar von Personen wird von der ersten Generation da sein und eine große Schar von Personen wird von den späteren Generationen da sein. Wahrlich, für die Frommen wird es der größte Ruhm sein, im Paradies angekommen zu sein. Garten und Granatäpfelhaine und junge, vollbusige, geschlechtsreife Mädchen im besten Alter und volle Becher Wein. Keine bösen Worte noch Lügen werden sie darin hören. Eine Belohnung ist dies von deinem Herrn Gott, eine überreiche Gabe. Mit dem Herrn der Himmel und der Erden und von allem, was zwischen ihnen ist, der allumfassenden Barmherzigkeit. Keiner kann es wagen, mit ihm am Tag der Auferstehung zu reden, außer nach seiner Erlaubnis. Es ist der Tag, da der Heilige Geist und die Engel, die in Chören stehen, nichts reden außer dem, was die allumfassende Barmherzigkeit ihnen erlaubt zu reden. Und der Heilige Geist wird sagen, was wahr ist. Das ist ohne Zweifel der wahrhaftige Tag. Ja, wer will, der sei auf dem Weg des Herrn.